Brauchen Sie Abstand? Dann ist etwas Distanz vielleicht gut. Manchmal braucht man Abstand von Orten, manchmal zu Personen. Hören Sie diese Wörter dazu. Wiederholen Sie nach dem Signal. Die Achtsamkeit. Das ist eine besondere Art der Konzentration. Man ist wach und konzentriert, fühlt sich selbst und die Umgebung. Durch Mindfulness-Coachings und Meditation können Sie Ihre Achtsamkeit trainieren. In die Tat umsetzen. Welche Tipps haben Sie im Coaching bekommen? Und können Sie auch alle im Alltag realisieren, also in die Tat umsetzen? An sich arbeiten. Bei Achtsamkeit und ähnlichen Übungen steht Ihr Verhalten im Zentrum. Sie arbeiten an sich. Und zwar in Argumentationen benutzt man und zwar oft wie nämlich. Wertschätzen. Schätzen Sie wert, was Sie haben? Dann erkennen Sie, wie viel die Sachen wirklich wert sind und das nicht nur finanziell. Allein lassen. Eine gute Freundin geht weg und lässt Sie allein. Kommen Sie damit zurecht? Hinter sich lassen. Wer etwas hinter sich lässt, sagt zu sich selbst, das ist ab jetzt Teil der Vergangenheit. Jill hat eine ganz andere Strategie gegen Marcos München-Problem. Hat sie gewirkt? Und Marco, konntest du meine Achtsamkeit-Tipps gut in die Tat umsetzen? Ich habe viel an mir gearbeitet, ja. Ich habe meditiert, ich habe fleißig Dankbarkeitstagebuch geschrieben und einfach allgemein viel auf meine Gefühle gehört. Oh, das freut mich aber sehr, dass ich dir da weiterhelfen konnte. Es geht eben einfach häufig im Leben um die richtige Perspektive. Und das richtige Grußmantra hast stopp, du sicher stopp, auch... Stopp, stopp, stopp. Also, denn die Beschäftigung mit mir selbst hat mich zu einem Ergebnis gebracht, das euch vielleicht nicht so sehr gefallen wird. Wie meinst du das jetzt? Naja, ich schaue gerade nach Möglichkeiten, in Buenos Aires als Deutschlehrer zu arbeiten. Moment, was? Das habe ich nicht gemeint, als ich sagte, dass du deine Einstellung ändern musst. Ich weiß, aber es geht nicht immer nur um die Einstellung. Nein, ich muss ganz grundsätzlich wissen, wer ich bin und was mich glücklich macht. Und zwar ohne das perfekte München. Also, lässt du uns einfach hier allein? Doch nicht für immer. Ich brauche nur eine Pause. Vielleicht muss ich einfach mal ganz woanders sein, um zu verstehen, was ich wirklich will. Oder eben, um wieder wertschätzen zu können, was ich hier in dieser Stadt alles habe. Weißt du was, Marco? Natürlich finde ich das sehr traurig, aber vielleicht hast du recht. Manchmal braucht man Abstand, um die richtige Perspektive zu bekommen. Aber Argentinien, das ist ja wirklich die andere Seite der Welt. Ganz genau. Keine Erwartungen. Kein Blick auf Statistiken. Keine Insider-Tipps und Fusion-Restaurants. Nur ich, der ich mich auf die Suche nach mir selbst mache. Na gut. Ach, wir werden dich vermissen. Das werde ich auch. Aber du meldest dich ab und zu, oder? Na selbstverständlich. Ich lasse diese Stadt hinter mir, aber doch nicht meine besten Freunde. Prost! Oh ja, Prost!